Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Isn't it beautiful to know we have such a patient God? Ist es nicht schön zu wissen, dass wir so einen geduldigen Gott haben? No matter what you do, he will never run out of patience. Egal was du tust, seine Geduld geht nie zu Ende. Look at verse 21. Schau dir Vers 21 an. This was a prophetic picture of the immersion that now saves you. Dies war ein prophetisches Bild für das Untertauchen, das euch jetzt rettet. Not the bathing of the physical body, but rather the response of a good conscience before God. Nicht ein Baden des physischen Leibes, sondern die Antwort eines guten Gewissens vor Gott. Through the resurrection of Jesus Christ. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Now, many other versions, for instance, like the King James Version. In vielen anderen Übersetzungen, zum Beispiel in der King James. It doesn't say this was a picture of the immersion. Heißt es nicht, dass dies ein Bild für das Untertauchen ist? It literally says this is a picture of baptism. Wörtlich heißt es, dies ist ein Bild für die Taufe. Which is correct, because according to the original Greek, that's the word that Peter used. Das ist richtig, denn laut dem griechischen Original verwendet Petrus genau dieses Wort. In the Greek, the word is baptisma. Im Griechischen lautet das Wort baptisma. So it's very, very similar to the Portuguese and the English word baptism. Es ist also dem portugiesischen und dem englischen Wort baptism für Taufe sehr, sehr ähnlich. So, I've had so many discussions about this one verse. Ich hatte schon so viele Diskussionen über diesen Vers. Because there are preachers who insist that you can only be saved if you get baptized. Es gibt nämlich Prediger, die darauf bestehen, dass man nur gerettet werden kann, wenn man sich taufen lässt. And I understand. Ich verstehe das. Because in this verse, that's what it actually seems to say. Denn in diesem Vers scheint Petrus genau das zu sagen. It really says this is a picture of baptism and that's what saves you. Es heißt tatsächlich, das ist ein Bild für die Taufe und das ist es, was euch rettet. But look, I cannot agree with that and I will give you my reasons. Aber schau mal, ich kann dem nicht zustimmen und ich nenne dir meine Gründe. Number one. Erstens. You cannot take one isolated Bible verse and now make a doctrine that without being baptized you're going to hell. Du kannst nicht aus einem einzelnen isolierten Bibelvers eine Lehre machen, dass du ohne Taufe in die Hölle kommst. Secondly. Zweitens. Look what he says. Schau dir an, was er sagt. He says, not a bathing of the physical body, but rather the response of a good conscience before God. Nicht ein Baden des physischen Leibes, sondern die Antwort eines guten Gewissens vor Gott. So he is talking about the importance of baptism. Er spricht also über die Bedeutung der Taufe. But he's talking about the baptism is only a response to what already happened to me. Aber er sagt auch, dass die Taufe nur eine Antwort auf das ist, was dir bereits widerfahren ist. So it's not the baptism that saves you, but it's the faith in Jesus Christ that saves you. Es ist also nicht die Taufe, die dich rettet, sondern der Glaube an Jesus Christus, der dich rettet. And if you truly believe in Jesus and the gospel, und wenn du wirklich an Jesus und das Evangelium glaubst, of course you will obey what Jesus said. Wirst du natürlich auch befolgen, was Jesus gesagt hat. For me, it never made any sense for people to say. Für mich hat es nie einen Sinn gemacht, wenn Menschen sagten, I believe in Jesus, but I don't think I need to get baptized. Ich glaube an Jesus, aber ich denke nicht, dass ich mich taufen lassen muss. And I'll tell you why this never made any sense to me. Ich erkläre dir, warum das für mich nie einen Sinn gemacht hat. Because Jesus himself told his apostles. Denn Jesus selbst hat seinen Aposteln gesagt, you go into the world and preach the gospel and baptize the people. Geht hinaus in die Welt, predigt das Evangelium und tauft die Menschen. So, when we obey Jesus, we follow him, we also obey that we need to get baptized. Wenn wir Jesus gehorchen und ihm folgen, gehorchen wir auch, dass wir uns taufen lassen müssen. In fact, I've never seen baptism as an extra or a separate thing. Ich habe die Taufe nie als etwas Zusätzliches oder Separates gesehen. It's always been part of the whole package of salvation. Sie war immer Teil des Gesamtpakets der Errettung. But I don't believe that you are not saved if you did not have the opportunity to get baptized. Aber ich glaube nicht, dass man nicht gerettet ist, wenn man nicht die Gelegenheit hatte, sich taufen zu lassen. The guy on the cross next to Jesus, he didn't get baptized. Der Mann am Kreuz neben Jesus wurde nicht getauft. So I find it hard to take this verse and say, unless you're baptized, you're going to hell. Deshalb finde ich es schwierig, diesen Vers zu nehmen und zu sagen, wenn du dich nicht taufen lässt, kommst du in die Hölle. It's faith in the death and the resurrection and the finished work of Jesus. Es ist der Glaube an den Tod, die Auferstehung und das vollendete Werk von Jesus. And look, Peter continues to prove this argument. Schau, Petrus fährt fort, sein Argument zu beweisen. Who is now in heaven at the place of supreme authority next to God? Vers 22, der jetzt im Himmel ist, an dem Ort der höchsten Autorität direkt neben Gott. So it's talking about not only Jesus died for your sin, as he said before. Er spricht also nicht nur davon, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, wie er vorher gesagt hat. But he's talking about the complete work. Sondern er spricht von dem gesamten Werk. He died. Er starb. Then Peter said he went down to these dark places. Dann sagte Petrus, dass er zu den dunklen Orten hinabstieg. Then Peter said the resurrection of Jesus. Dann spricht Petrus von der Auferstehung Jesu. Now he says the ascension. Und nun von der Himmelfahrt. You see, Peter puts baptism into the full package of salvation. The life of Jesus, the death, the burial, the resurrection, the ascension. Petrus fügt also die Taufe in das Gesamtpaket der Erlösung ein. Das Leben Jesu, der Tod, das Begräbnis, die Auferstehung und die Himmelfahrt. So you can, in my understanding, take baptism out of the whole package. Nach meinem Verständnis kann man die Taufe nicht aus dem Gesamtpaket herausnehmen. So it's not baptism that saves you, it's Jesus' finished work that saves you. Es ist also nicht die Taufe, die dich rettet, sondern das vollbrachte Werk von Jesus, das dich rettet. Do you know that if Jesus would have not ascended to heaven, wusstest du, dass wenn Jesus nicht in den Himmel aufgefahren wäre, you could not be saved? Du nicht gerettet werden könntest? Think. Überleg mal. We think that when Jesus shouted on the cross, "It is finished," it was finished. Wir denken, dass es vorbei war, als Jesus am Kreuz rief, "Es ist vollbracht." But it was not finished at all. Aber es war noch lange nicht vorbei. He still had to go down to the dark place, and he had to resurrect and go up to heaven with his blood. Er musste noch in die Finsternis hinabsteigen, auferstehen und mit dem Blut in den Himmel auffahren. So why did Jesus then say it is finished? Warum hat Jesus dann gesagt, es ist vollbracht? Because the whole Bible always teaches us two perspectives. Weil die ganze Bibel uns immer zwei Perspektiven lehrt. Heaven's perspective and Earth's perspective. Die Perspektive des Himmels und die Perspektive der Erde. See, God doesn't have wings, even though under his wings you will find refuge. Gott hat keine Flügel, obwohl du unter seinen Flügeln Zuflucht findest. That's so that we on earth can understand things. Somit können wir diese Dinge auf der Erde verstehen. And from earth's point of view, everything was finished that needed to be done. Aus irdischer Sicht wurde alles erledigt, was zu erledigen war. The lamb was sacrificed. Das Lamm wurde geopfert. But from heaven's point of view, he still had to enter into heaven with his own blood. Aber aus der Sicht des Himmels musste er noch mit seinem eigenen Blut in den Himmel eintreten. That's what Peter is teaching us here. Das ist es, was Petrus uns hier lehrt. The very powers of heaven, including every angel authority, now yield in submission to him. Die himmlischen Mächte, einschließlich aller Engel und Autoritäten, sind ihm nun unterworfen. We should actually do one more devotion about that. Darüber sollten wir noch eine weitere Andacht machen. See you tomorrow. Bis morgen.